الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dem letzten aller Propheten und dem Siegel der Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala möge ihn segnen und ihm Heil schenken, ihm Unversehrtheit gewähren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn mehr belohnen als jeden anderen Propheten aufgrund dessen, was er der Menschheit an Botschaften gebracht hat. Ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs ist und der Diener Allahs ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch ebenfalls belohnen dafür, dass ihr heute zum Unterricht erschienen seid. Wir werden heute inshallah ta'ala mit dem Thema At-Tayammum weitermachen. Das Thema At-Tayammum, liebe Geschwister, erst einmal zur sprachlichen Bedeutung des Wortes. Auf Arabisch Tayammama bedeutet etwas beabsichtigen. Und per Definition meint man damit, dass man mit den beiden Handflächen, dass man mit den beiden Handinnenflächen auf den guten Erdboden schlägt, um danach das Gesicht und die beiden Handaußenflächen einzureiben, um ein Salah oder etwas anderes verrichten zu dürfen, weil man kein Wasser zur Verfügung hat oder aus anderen bestimmten Gründen. Noch einmal, mit den beiden Handinnenflächen auf den guten Erdenboden zu schlagen, um danach sein Gesicht und seine Handaußenflächen einzureiben, um ein Salah oder etwas anderes verrichten zu dürfen, weil man kein Wasser zur Verfügung hat oder aus anderen bestimmten Gründen. Und wir meinen mit dem guten Erdboden denjenigen Erdboden, der unbebaut ist, weder also bebaut ist durch Gebäude oder bebaut ist durch Pflanzen, sondern wir meinen damit eine freie Erdoberfläche. Bevor wir den Tayammum anwenden dürfen aus dem einen Grund, den wir erwähnt haben, es gibt mehrere Gründe, aber einen haben wir erwähnt, das Nichtvorhandensein des Wassers. Denn normalerweise, wenn Wasser vorhanden ist, damit ich ein Gebet verrichten darf, auf Arabisch Istibaha, dann muss ich den Wudu bzw. den Russel vollziehen. Der Tayammum ist sozusagen ein Ersatz für den Wudu und für den Russel. Bevor ich aber diesen Tayammum anwenden darf, muss ich wissen, dass er gesetzlich ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn uns in mehr als einer Ayah im Quran al-Karim gesetzlich gemacht. Und deswegen, die Gesetzlichkeit des Tayammum, auf Arabisch al-Mashru'iyyah, befindet sich sowohl im Quran, als auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als auch in der Übereinkunft al-Ijma'. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim, und ich lese der Kürze halber die Übersetzung direkt vor. In Surat al-Ma'idah, Ayah Nummer 6, heißt: O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Salah aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit seid, dann reinigt euch. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Das heißt, der Tayammum, sagt man, fiqh-technisch ist eine Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala für den Muslim, ihn anzuwenden in bestimmten Fällen. Und dieser Begriff Erlaubnis, was man im Arabischen sagt, Mubih, spielt eine Rolle, über die wir inshallah ta'ala gleich sprechen werden. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith überliefert von Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala an. Und zwar sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, mir wurden 5 Dinge gegeben, die keinem Propheten vor mir gegeben worden waren. Erstens, mir wurde schon zum Sieg verholfen durch Schrecken einjagen, das heißt in die Herzen meiner Feinde, aus einer Entfernung von einem Monat. Die gesamte Erde wurde mir zu einem Gebetsplatz und zu einem Ort der Reinigung gemacht. Wenn also irgendeinem von meiner Umma das Salah eingeholt hat, so soll er beten. Mir wurde die Kriegsbeute erlaubt, niemandem vor mir war sie erlaubt. Mir wurde die Fürsprache gewährt und ein jeder Prophet wurde ausschließlich zu seinem Volk gesandt und ich wurde zu allen Menschen gesandt. Und der entscheidende Satz ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Erde zu einem Ort der Reinigung für ihn gemacht worden ist, sallallahu alaihi wasallam. Der Tayammum, liebe Geschwister, der erlaubt es richtigerweise sowohl für den Muqim als auch für den Musafir. Ist der Tayammum lediglich eine Erlaubnis, eine bloße Erlaubnis für einen Muslim, sozusagen mit dem Tayammum zu beten, solange er kein Wasser hat? Oder ist der Tayammum ein richtiger Ersatz für den Wudu und für den Ghusl? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen? Wenn ich sage, der Tayammum ist lediglich mubih, das heißt, er erlaubt uns bloß zu beten, dann ergibt sich daraus, dass man den Tayammum erstens nur anwenden darf, solange die Bedingungen dafür erfüllt sind. Und zweitens, das ist das Entscheidende, der Tayammum wird ungültig, sobald wieder Wasser vorhanden ist, beziehungsweise sobald ich wieder imstande bin, dazu Wasser zu verwenden. Das heißt, du sagst, in Wirklichkeit bleibst du Muhdith. In Wirklichkeit bleibst du Muhdith. Weil bevor du Wudu gemacht hast, bist du Muhdith. Das heißt, du trägst die Eigenschaft Hadath in dir. Und nachdem du Wudu gemacht hast, geht der Hadath von dir weg. Das heißt, du bist nicht mehr Muhdith, sondern du bist Tahir. Gesetzlich rein. Aber wenn man Tayammum gemacht hat, ist es dann so, dass der Hadath ebenfalls entfernt wird, dann wäre der Tayammum ein wirklicher Ersatz für den Wudu und den Ghusl. Wenn du aber sagst, nein, er ist kein wirklicher Ersatz, sondern, also das heißt, er ersetzt den Wudu nicht in jeglicher Hinsicht, sondern er erlaubt uns lediglich zu beten, solange wir nicht imstande sind, Wasser zu verwenden, dann würdest du sagen, die Person, die Tayammum gemacht hat, bleibt Muhdith. Und das ist auch die stärkere Ansicht unter den Gelehrten, insha'Allah ta'ala, die richtigere, dass eben die Eigenschaft des Hadath nicht entfernt wird durch das Vorhandensein des Wassers, wenn man aufgrund nicht Vorhandensein des Wassers den Tayammum angewandt hat. Also zum Beispiel, stell dir vor, du hast den Tayammum angewandt, weil du kein Wasser zur Verfügung hattest. Später gibt es wieder Wasser. Dann urteilst du, dass dein Tayammum fasid geworden ist. Dann urteilst du, dass dein Tayammum fasid bzw. batil geworden ist und du musst den Wudu erneut vollziehen. Und was auf diese Sache hinweist, ist die folgende Überlieferung über Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Inna as-sa'id at-tayyiba tahurul muslimi wa illam yajid al-ma'a 'ashra sinin. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. Abu Dharr berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Der gute Erdboden, auf Arabisch As-Sa'id At-Tayyib, ist das Reinigungsmittel des Muslims. Ist das Reinigungsmittel des Muslims, Tahur. Selbst wenn er 20 Jahre lang kein Wasser vorfindet. Sobald er aber Wasser vorfindet, soll er es seiner Haut zu spüren geben, denn dies ist besser. Soll er es seiner Haut zu spüren geben, denn dies ist besser. Und in einer anderen Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die umstritten ist, heißt es: فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. So soll er Allah fürchten, das heißt, wenn er Wasser wieder gefunden hat, und es seine Haut zu spüren geben, denn dies ist besser. Und die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das angeordnet hat, bedeutet was? Dass man eben das Wasser dann benutzen muss, wenn es einem wieder zur Verfügung steht. Und das bedeutet, dass der Tayammum dadurch ungültig geworden ist. Wenn jemand sagt, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist besser, weist doch darauf hin, dass das andere auch nichts Schlechtes ist. Als würde er sagen, man darf dann den Wudu erneuern, was besser ist, aber wenn man es nicht macht, ist es trotzdem in Ordnung. Wir sagen, nein. Die Tatsache, dass eine Sache besser als eine andere ist, bedeutet nicht, dass beide Sachen gut sind. Warum? Weil zweifellos ist sehr gut besser als gut. Aber sehr gut ist auch besser als schlecht. Ja? Sehr gut ist auch besser als schlecht. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagte den Freitag: O, die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann eilt zum Gedenken Allahs und lasst, oder begebt euch zum Gedenken Allahs, wäre besser zu übersetzen, dann begebt euch zum Gedenken Allahs, Dhikrullah, mit Dhikrullah ist natürlich die Khutbah und das Salah gemeint, und unterlasst das Kaufgeschäft. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Das hier Allah hat uns angeordnet, hat gesagt, das Unterlassen des Kaufgeschäfts ist besser für uns, als Handel zu treiben und nicht zum Jum'a zu gehen. Und jeder von uns weiß, dass man, wenn man nicht zum Jum'a geht, das ist haram. Man muss zum Jum'a kommen, erscheinen als Mann mit den bestimmten Bedingungen. Das heißt, auch wenn es heißt, dass es besser für euch, Jum'a anwesend zu sein als nicht, heißt es nicht, dass es nicht anwesend sein von Jum'a erlaubt ist. Deswegen ist diese Sache kein wirkliches Argument. Ebenso, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem Sahabi, also ein Sahabi hatte auch einmal den Tayammum angewandt, weil er kein Wasser hatte. Und dann hat er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem Wasser vorgefunden worden ist, nachdem Wasser wieder da war, hat er gesagt: Idhab fa'afrighu alaik. Geh und schütte es über dich. Geh und schütte es über dich. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm eindeutig gesagt, dass er das machen muss, und er hätte auch sagen können, dein Tayammum bleibt gültig, hat aber nicht gesagt, geh und wasch dich. Denn vielleicht diese Person, vielleicht war Junub, vielleicht hat einen kleinen Hadath gehabt, also kleiner oder großer Hadath auf jeden Fall, und trotzdem, dann hat sie Tayammum gemacht. Und trotzdem hat der Prophet gesagt, wasch dich, und er hat nicht gesagt, dass der Tayammum diesbezüglich ausreichend, Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Wir unterscheiden beim Tayammum, ob wir ihn durchführen für ein Pflichtgebet, ein Fardgebet oder für ein Nafila-Gebet. Denn wenn es um ein Fardgebet geht, dann muss die entsprechende Zeit für dieses Gebet bereits eingetroffen sein. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu, das heißt, O, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch euer Gesicht. Das heißt, er fordert uns auf zum Wudu. Die offensichtliche Bedeutung dieser Ayah ist was? Dass jedes Mal, wenn du dich zum Gebet aufstellen willst, musst du den Wudu vorher vollziehen. Und das war auch am Anfang des Islam die Pflicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba haben das am Anfang so gemacht. Das heißt, in einer Überlieferung, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wurde anbefohlen, den Wudu für jede Salah durchzuführen, obgleich er Tahir war oder nicht. Als ihm dies zu schwer fiel, wurde ihm stattdessen angeordnet, den Siwak vor jedem Salah zu verwenden. In dieser Überlieferung ist eindeutig belegt, dass dieses Gesetz aufgehoben worden ist. Tayyib. Wenn dieses gilt, Und dann heißt es in der Überlieferung, Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu war der Ansicht, dass er stark genug dafür war. Das heißt, für jedes Salah den Wudu zu vollziehen, so unterließ er den Wudu für kein Salah. Und das ist auch eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Er hat es dann gemacht, selbst sallallahu alaihi wa sallam, der Einfachheit halber, das heißt, um den Menschen auch zu zeigen, dass die Sache erlaubt ist, aber trotzdem ist es eine bessere Tat. Warum? Weil man ja jedes Mal den Wudu vollzieht. Und den Wudu zu vollziehen, ist eine gute Tat. Deswegen ist es besser, dass man ihn vollzieht vor jedem Salah. Aber diese Angelegenheit, und das ist das Entscheidende und sehr detaillierte, Allah Azza wa Jal hat die angeordnet am Anfang des Islam, vor jedem Salah den Wudu zu vollziehen. Aufgehoben wurde die Sache mit dem Wudu. Eindeutig durch diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch durch, durch seine Tat alaihi salatu wasallam. Aber die Sache mit dem Tayammum blieb bestehen. Und wir kennen keinen Textbeweis, der besagt, dass beim Tayammum gilt diese Sache nicht mehr. Deswegen sagen wir, beim Tayammum bleibt die Sache, dass man am Anfang der Gebetszeit den Tayammum machen muss, gemäß der offensichtlichen Bedeutung dieser edlen Eier. Ansonsten, wenn man etwas anderes macht, yani zum Beispiel, man will den Koran anfassen und man macht dafür den Tayammum, weil man kein Wasser hat, dann das Anfassen des Korans ist nicht zeitlich gebunden. Und wenn es auch nicht zeitlich gebunden ist, dann darfst du das zu jeder Zeit machen. Das war in Bezug auf das Fardgebet. In Bezug auf das Nafila-Gebet gilt folgende Bedingung. Das heißt, wann ist ein Tayammum für ein Nafila-Gebet gültig? Wir reden jetzt nicht von den allgemeinen Bedingungen für den Tayammum, sondern wir reden davon, was speziell für das Nafila-Gebet gilt. Und das ist, dass man den Tayammum in einer Zeit macht, in der man auch ein Nafila-Gebet verrichten darf. Denn es gibt fünf verschiedene Zeiten, wenn man sie aufsplittert. Es gibt allgemein drei Zeiten, zu denen das Salah verrichten haram ist, das freiwillige Salah verrichten verboten ist. Und diese Zeiten, wenn du in dieser Zeit dann den Tayammum machst, um ein freiwilliges Gebet zu verrichten, das macht keinen Sinn, weil in der Zeit das Beten gar nicht erlaubt ist. Und deswegen ist der Tayammum zu dieser Zeit auch nicht gültig. Nun wissen wir, wofür man den Tayammum macht. Wir wollen jetzt aber wissen, also wir wissen jetzt, dass der Tayammum ein Ersatz ist für den Wudu. In welcher Hinsicht und in welcher Hinsicht der Tayammum für den Wudu kein Ersatz ist. Wir möchten nun wissen, in welchen Fällen darf man denn konkret den Tayammum durchführen. Zunächst einmal, es gibt Fälle, die ausdrücklich überliefert worden sind im edlen Koran und in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Darüber hinaus gibt es andere Fälle, die die Ulama erwähnen, die aufgebaut sind auf den Fällen, die im Koran und der Sunna erwähnt worden sind. Deswegen, die Fälle, die Auflistung ist hier erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und es kann sein, dass es noch mehrere Fälle gibt als diese. Und Beispiele gibt es natürlich, die kann nur Allah subhanahu wa ta'ala erzählen. Aber grundsätzlich aufgebaut ist es auf den folgenden Beispielen. Das erste ist das deutlichste. Und zwar, kein Wasser ist vorhanden. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Wenn ihr also kein Wasser vorfindet, dann macht den Tayammum. Das ist in Surat Al-Ma'idah, Ayah Nummer 6. Und Allah subhanahu wa ta'ala yani, hat diesen Fall ausdrücklich erwähnt. Jetzt leiten die Ulama, rahimahumullah ta'ala, davon andere Fälle ab. Denn als Allah sagte subhanahu wa ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, ihr findet und ihr kein Wasser vorfindet, dann stellt sich die Frage, finden wir kein Wasser wirklich vor? Finden wir wirklich kein Wasser vor? Das heißt, es gibt tatsächlich kein Wasser. Du bist in der Wüste und du hast kein Wasser. In diesem Fall trifft die Ayah auf jeden Fall natürlich zu. Aber eine andere Möglichkeit, diese Ayah zu verstehen, ist, Weil das Wort wirklich habe ich also gerade von mir hinzugefügt. Ich könnte auch sagen, ihr findet kein Wasser vor, das ihr verwenden könnt. Ihr findet kein Wasser vor, das ihr verwenden könnt. Ein Beispiel wäre dafür eine Person, die nicht in Kontakt mit Wasser kommen darf. Sie hat Wasser, aber sie kann es nicht verwenden. Das heißt, dieser Fall ist gesetzlich gesehen der gleiche wie der erste. Ob ich Wasser habe und es nicht verwenden kann, ist genauso wie wenn ich kein Wasser habe. Und das sind, an diesem Beispiel wollte ich zeigen, dass die Ulama den Qiyas hier anwenden und einen Fall auf einen anderen übertragen. Tayyib. Ein zweiter Fall, der erste haben wir gesagt, ist, wenn man kein Wasser hat. Ein zweiter Fall wäre, wenn es schwierig ist, Wasser zu bekommen. Das heißt, Wasser gibt es zwar, aber ich habe nicht die Möglichkeit, so einfach daran zu kommen. Wie zum Beispiel, wenn das Wasser überdurchschnittlich teuer ist. Es gibt Wasser, aber ich müsste dafür viel Geld bezahlen und ich kann mir dieses Wasser schwer leisten. Ich könnte es kaufen, das Geld gibt es, weil wenn das Geld nicht da ist, dann haben wir den Fall der Unfähigkeit. Aber das Wasser ist da, aber ich kann mir nicht leisten, für diese eine Flasche Wasser, mit der ich den Wudu vollziehen möchte, zum Beispiel 50 Euro dafür zu zahlen. In diesem Fall, ebenfalls die Scharia erleichtert das. Aber an diesem Beispiel erkennen wir, dass 50 Euro sind nicht gleich 50 Euro. Das heißt, für den einen sind 50 Euro ein Vermögen und für den anderen sind 50 Euro kein besonderes Vermögen. Er kann sich das leisten. Und dementsprechend ist für einen das erleichtert und für den anderen ist es dann nicht erleichtert. Diese Fallunterscheidung zu machen ist stärker, als zu sagen, grundsätzlich, wenn das Wasser überdurchschnittlich teuer ist, dürfe man direkt zum Tayammum übergehen. Ein weiterer Fall ist der körperliche Schaden, den man eventuell durch die Berührung mit Wasser bekommen könnte. Es gibt Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren und die Kranken unter uns heilen. Es gibt Menschen, sie dürfen nicht ohne weiteres mit Wasser in Verbindung kommen oder sie haben bestimmte Wunden, wenn das Wasser es berührt, dann wird dadurch der Heilungsprozess verzögert oder die Krankheit wird schlimmer. In diesen Fällen darf man auch den Tayammum anwenden. Denn Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, sagte, ich hatte während des Feldzuges von Dhat al-Salasil in einer kalten Nacht einen feuchten Traum. Ich hatte dann Mitleid mit mir selbst, dass ich sterben könnte, wenn ich den Russel durchführen sollte. Und damit wir diese Sache verstehen, liebe Geschwister, in die Wüste, von der wir hören, die so heiß ist, subhanallah, in der Nacht ist es genau umgekehrt. Diese Hitze am Tag, die locker über 60 Grad kommen kann in manchen Tagen, diese Hitze bei Nacht, subhanallah, schlägt es um. Ja? Und es wird kalt, es wird eiskalt und kann sogar 0 Grad werden oder noch kälter. Und wenn dann noch ein kalter Wind dazukommt, kann man tatsächlich auch daran sterben. Und deswegen sagte er, deshalb habe ich den Tayammum vollzogen, weil in der Wüste bei dieser Eiskälte sich komplett zu duschen, er hat gesagt, das würde mein Todesurteil bedeuten. Deshalb habe ich den Tayammum vollzogen und dann das Subh-Salah für meine Freunde zusammen gehalten. Subh-Salah ist das Fajr-Gebet, ein anderer Name für das Fajr. Sie haben dies dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Also sie haben gesagt, wie konnte er vorbeten, obwohl er Junub war. Und er hat einen Tayammum vollzogen, obwohl Wasser zur Verfügung stand. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Amr ibn al-As, hast du deinen Freunden das Gebet geleitet, während du Junub warst? Und hier erkennen wir die Barmherzigkeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der den Amr radiallahu anhu nicht gleich angegriffen hat, sondern erst einmal sich vergewissert hat. Er wollte sicher gehen, stimmt diese Aussage, die man über seinen Freund mitgeteilt hat? Denn das ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer mag gerne, dass man über sich oder über seine eigenen Freunde schlecht spricht? Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich erstmal vergewissert. Denn auch wenn er es gemacht hat, vielleicht hat er einen Grund, den er der ihm diese Sache berechtigt. Und er sagt, in der Überlieferung heißt es, dann teilte ich ihm mit, was mich vom Rüsten abgehalten hatte, und ich sagte, ich habe gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes gesagt hat: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Und tötet euch nicht selbst, Allah war gewiss barmherzig mit euch. Dann lachte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte nichts mehr. Aus diesem edlen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, daraus entnehmen wir natürlich wertvolle Dinge, über die man yani, ganze Stunden sprechen könnte, unübertrieben, weil sie wirklich sehr, sehr entscheidend wichtig sind. Erstens einmal, dass der Sahabi Amr ibn al-As radiallahu anhu diese allgemeine Ayah benutzt hat und diese allgemeine Ayah, subhanallah, verwendet hat und daraus etwas abgeleitet hat. Das heißt, er sagte, man darf sich selbst nicht töten. Und wenn man sich nicht töten darf, dann gilt das für alle Fälle, ob das jetzt mit einer Pistole ist oder mit einem Schwert ist oder ob das mit Wasser ist, mit dem ich mich töte, spielt alles keine Rolle. Und das ist ein Beweis für die Argumentation mit ta'amen Aussagen. Und ebenso, liebe Geschwister, lernen wir aus diesem Hadith die Reihenfolge der Offenbarung der Ayat des Koran al-Karim, dass also diese Ayah gewiss schon vorhanden war, zu der Zeit, in der auch die Ayah über den Tayammum vorhanden war. Und ebenso erlernen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder dass die Sahaba, besser gesagt, radiallahu anhum, verstanden haben, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas mitbekommt, was wir machen, und er sagt nichts darüber, im Sinne von, er hat uns nicht gesagt, das darfst du nicht machen, dann bedeutet es, dass er diese Tat billigt. Was heißt billigen? Das heißt, er ist damit einverstanden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam würde niemals aus Furcht vor den Menschen, im Gegensatz zu vielen von uns, der Prophet würde niemals aus Furcht vor den Menschen einer Person nicht sagen, dass sie etwas Falsches macht, sondern er wird sie darauf hinweisen. Warum? Weil er ist ja derjenige, der die Botschaft überbringt, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Aber langsam, die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind sehr genau, wenn es um die Regelungen, wenn es um Halal und Haram geht. Dieser Sahabi, die Überlieferung übernimmst du so, wie sie da steht. Dieser Mann war in der Wüste. Dieser Mann in der Wüste hat kaltes Wasser gehabt und Angst um sich selbst gehabt. Also muss das Wasser so kalt sein, dass man auch tatsächlich Angst um sich hat, oder die Temperaturen draußen so sein, dass man Angst um sich selbst hat. Zweitens, sehr entscheidend ist, dass dieser Sahabi logischerweise unterwegs nicht die Möglichkeit gehabt hat, eventuell dieses Wasser aufzuwärmen. Denn wenn man Wasser aufwärmen kann, darf man nicht zum Tayammum übergehen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Ein weiterer Fall ist, denk nicht nur an dich selbst, wenn es um die Verwendung des Wassers geht, sondern denke auch an die Personen, die mit dir um dich herum sind. Das heißt also, sollten Reisebegleiter mit dir sein und diese Personen oder man befürchtet um die Würde einer Person, die anwesend ist, in solchen Fällen darf man auch den Tayammum durchführen. Das gleiche gilt, wenn man Angst hat, nicht nur um seine Seele oder um seine Würde, sondern auch um das eigene Vermögen. Das heißt, sollte man Angst haben um sein Vermögen, wenn man irgendwo hingehen muss, um das Wasser zu besorgen und danach den Russel oder den Wudu zu vollziehen, dann ebenfalls ist es einem gestattet, statt diesem den Tayammum zu durchzuführen. Ebenso, ein weiterer Fall ist, man hat zwar Wasser, aber es reicht nicht aus. Man hat zwar Wasser und es reicht nicht aus. Wenn man wenig Wasser hat und man kann statt dreimal die Körperteile zu waschen, sie zweimal waschen oder sogar nur einmal waschen, dann man macht das natürlich. Das heißt, lieber wäscht man seine Körperteile nur zweimal oder einmal, statt dass man zum Tayammum übergeht. Aber stell dir vor, du hast so wenig Wasser, dass dieses Wasser nicht für alle vier Körperteile ausreichen wird, die du zu waschen hast. sondern es reicht nur für ein oder für zwei oder für drei Körperteile aus. In diesem Fall, was soll man machen? Soll man diejenigen Teile waschen, die man waschen kann, und danach zum Tayammum übergehen? Oder soll man direkt zum Tayammum übergehen? Und die Antwort lautet, man geht direkt zum Tayammum über, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht von uns einen halben Wudu verlangt, sondern einen ganzen Wudu verlangt. Und dieser ist nicht möglich, dann geht man zu dem über, was Allah, wodurch Allah den Wudu ersetzt hat. Denn grundsätzlich, man macht nicht gleichzeitig das, was man zu tun hat, mit dem Ersatz. Ja, das, was man zu tun hat, ist der Wudu und der Ersatz ist der Tayammum. Das ist ein Ersatz für das eine, es ersetzt es. Weil wenn es es ersetzt, dann verbinde ich nicht beides miteinander. Das heißt, ich mache nicht einen Teil Wudu und dann den Rest davon, den Tayammum. Der gleiche Fall, auch ein weiterer Fall, wo man den Tayammum anwenden darf. Und das, diese Beispiele zeigen uns, dass der Tayammum eben nicht nur in dem Fall angewandt wird, wenn man kein Wasser hat. Denn Alhamdulillah, den meisten von uns, denke ich, geht es so, dass sie keine Angst haben, dass sie morgen kein Wasser zur Verfügung haben. Und selbst wenn ihr Wasserhahn mal kein Wasser spuckt, dann immer noch können sie zum nächsten Laden gehen und können sich es leisten, Wasser zu kaufen, oder sie gehen in die Moschee oder wo auch immer. Das heißt, diese Angst haben die meisten von uns, Alhamdulillah, nicht. Sondern was viel wahrscheinlicher ist, dass das Wasser vorhanden ist, aber man nicht imstande ist, dieses Wasser zu verwenden. Ein weiterer Fall ist eine offene Wunde. Und natürlich gemeint ist eine offene Wunde, die sich an einem Körperteil befindet, den man zu waschen hat. Aber in diesem Fall müssen wir unterscheiden. Wenn man kleine, wenige, schwache Wunden am Körper hat, dann muss man gemäß Ijma' den Wudu bzw. den Ghusl vollziehen. Also eine Person, stellt euch vor, jemand hat einen Mückenstich und er kratzt daran und dann kommt natürlich ein bisschen Blut heraus. Okay? Und das ist eine offene Wunde, kann man sagen. Aber diese Wunde ist klein. Und wenn da Wasser darüber fließt, das tut niemandem weh. Und das hält der Mensch, Alhamdulillah, aus. Im Gegenteil, es schadet ihm, also nicht vielleicht sogar vom Vorteil für ihn. Deswegen in diesem Fall, er muss den Wudu bzw. den Ghusl ganz normal vollziehen. Der zweite Fall ist, dass es schwere Wunden sind. Schwere Wunden sind. Wenn es wenige sind, wodurch man sie verdecken kann, dann soll man den Wudu ordnungsgemäß vollziehen. Und diejenigen Stellen, die man nicht waschen kann, bei denen macht man den Masch. Sind es hingegen viele Wunden, viele schwere Wunden, dann geht man, dann ist natürlich einem nicht, dann kann man in diesem Fall natürlich nicht auf jede einzelne Stelle eine Bandage machen oder was auch immer. In diesem Fall darf man direkt zum Tayammum übergehen, da die Sache erleichtert. Alhamdulillah. Für alle Fälle gibt es bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden muss. Das heißt, das waren jetzt ein paar Fälle, die wir erwähnt haben, in denen man den Tayammum machen darf. Aber es gibt auch Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Wenn es Fragen gibt, am Ende uns schauen wir da. Wenn es diese genannten Fälle, sie gelten, wenn man der Überzeugung ist, dass man den Wudu nicht noch vor, beziehungsweise den Ghusl, nicht noch vor Ende der Gebetszeit vollziehen kann. Das heißt, stell dir vor, du bist an einer Stelle, an der es kein Wasser gibt. Du bist auf der Reise, auf der Autobahn, dein Auto ist stehen geblieben, es gibt dir kein Wasser und die Gebetszeit ist eingetroffen. In diesem Fall, du hast kein Wasser und du kannst auch nicht in nächster Zeit, in der nächsten halben Stunde kein Wasser finden. Aber die Gebetszeit, die geht 3 Stunden lang. Wie zum Beispiel das Isha-Gebet. Für das Isha-Gebet gibt's, die Zeitspanne ist in der Regel sehr lang. In diesem Fall, wenn du der Überzeugung bist, dass du noch vor dem Fajr Wasser haben wirst, wodurch du deine Gebetswaschung ordentlich durchführen kannst, dann musst du warten und deine Gebetswaschung später durchführen. Denn es gibt eine Regel, sie lautet Al-Ghalibu Kal-Muhaqqaq. Das heißt, das, was, wenn etwas meistens oder höchstwahrscheinlich der Fall ist, dann geht man auch davon aus. Dann geht man auch davon aus. Und umgekehrt genauso, wenn ich davon überzeugt bin, weil ich eine 10-Tages-Reise durchgehe und ich weiß, dass ich erst nach 24 Stunden bei der nächsten Wasserquelle ankommen werde, dann brauche ich nicht warten bis zum Ende der Gebetszeit, sondern in diesem Fall darf ich natürlich beten, sobald die Gebetszeit eingetroffen ist. Weil aufgrund der gleichen Regel, die wir gerade eben erwähnt haben. Und außerdem sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, wenn ich euch etwas auferlege, dann führt es aus, soweit ihr könnt. Die nächste Frage ist, wenn man den Tayammum vollziehen, wir haben die Fälle erwähnt, in denen man in eine Situation gerät, durch die man kein Wasser verwenden kann. Was ist aber, wenn ich absichtlich mich in eine Situation begebe, in der ich keinen Ghusl oder Wudu durchführen kann? Beispiel, eine Person ist auf der Reise, ist in der Wüste, ist irgendwo entfernt, hat nur wenig bei sich und ist mit seiner Ehefrau. Und er will zu seiner Ehefrau eingehen, aber er weiß, ich kann nicht den Wudu bzw. den Ghusl hinterher vollziehen und ich schaffe es nicht, bis Ende der Gebetszeit wieder Wasser zu haben. Darf er sich in die Situation begeben oder darf er sich in die Situation nicht begeben? Und in diesem Fall gibt es eine Überlieferung über Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu, in der genau das geschehen ist. Er entfernte sich von seiner Wasserquelle und verkehrte dann mit seiner Ehefrau und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm dennoch den Tayammum in diesem Fall gestattet. Und das klingt auch logisch, denn der Tayammum ist eine Erleichterung. Und wenn man jetzt in diesem Fall sagen würde, du darfst nichts machen, also weder dein großes Geschäft noch kleines Geschäft verrichten, soweit du kannst, dann wäre das sicherlich eine Erschwernis und keine Erleichterung mehr. Also stünde im Widerspruch zur Weisheit dieser Offenbarung. Wenn man im Nachhinein feststellt, nachdem man den Tayammum gemacht hat, dass man doch Wasser hätte verwenden können, dann muss man in diesem Fall das Gebet bzw. den Wudu nachholen. Denn es gibt eine Regel, sie lautet: La ibrata بالظن البين خطأها. Das heißt, nochmal, wenn sich eine Überzeugung im Nachhinein als falsch herausstellt, dann spielt sie keine Rolle. Beispiel: Du hast nach Wasser gesucht, du hast kein Wasser gefunden und du hast deswegen den Tayammum vollzogen. Oder du hast gedacht, wenn du zu Hause kein Wasser hast, brauchst du nicht den Nachbarn fragen und du brauchst auch kein Wasser ausgeben. Jemand hat dir gesagt, du brauchst kein Wasser kaufen gehen, wenn du kein Wasser hast. Du kannst direkt Tayammum machen. Das heißt also, jemand hat dir eine falsche Information gegeben. Du warst davon überzeugt, hast danach gehandelt. Solange du versehentlich nach dieser falschen Sache gehandelt hast, bist du entschuldigt. Aber im Nachhinein stellt sich heraus, der Gelehrte sagt dir, nein, das stimmt nicht. Du hättest Wasser kaufen müssen. Du hättest deinen Nachbarn fragen müssen und so weiter. Oder es stellt sich heraus, du hast sehr wohl Wasser, du hast nur vergessen, wo du es hingetan hattest. Du hattest es nicht gefunden. Und nachher erinnerst du dich daran, stimmt, ich hatte ja doch noch eine Flasche Wasser. In diesem Fall hat sich herausgestellt, dass der Tayammum unrechtmäßig angewandt worden war. Und deswegen muss man den Wudu vollziehen, beziehungsweise den Ghusl, je nachdem. Und danach das Gebet oder die Gebete nachholen. Manchmal ist es noch extremer. Und der Muslim ist in einer Situation, in der er weder Wasser zur Verfügung hat, noch imstande ist dazu, den Tayammum zu vollziehen. Diese Person nennt man auf Arabisch Faqid al-Tahurain. Tahur ist das, womit man sich reinigt. At-Tahurain sind zwei davon. Das ist die Dualform davon. Und meint damit das Wasser und den guten Erdboden. Das kann sein, zum Beispiel, Gott bewahre eine Person, die festgenommen wird und die gefesselt ist, ja, oder eine Person, die querschnittsgelähmt ist und die niemanden hat, der ihm helfen kann, und er kann seine Hände nicht bewegen oder hat keine Hände oder ähnliches. Diese Person, wie soll sie sich verhalten? Wie soll sie sich verhalten? Erstens, wenn sie die Gebetszeit eingetroffen ist und sie weder Wudu machen kann, noch Tayammum machen kann, soll sie dann überhaupt beten? Die Antwort lautet, das Gebet entfällt gemäß der richtigeren Ansicht der Ulama in keinem Fall, solange die Person also beim Besitzer ihrer geistigen Kräfte ist. Und deswegen eine Person, die kein Wudu machen kann und kein Tayammum machen kann, sie betet ihr Gebet zur richtigen Zeit und braucht das Gebet später auch nicht mehr nachholen. Sollte jemand einwenden und sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, das Gesandter, hat gesagt, Miftahu salati at-tahur. At-tahur. Miftahu salat at-tahur. Das heißt, der Schlüssel zum Salah ist die Reinigung. Und du hast den Schlüssel nicht. Wie kann also dein Gebet gültig sein, wo es doch eine Gebetsbedingung ist? So sagen wir, alle Anordnungen Allah subhanahu wa ta'ala unterliegen der folgenden Ayah, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn ich euch etwas angeordnet habe, dann macht es, soweit ihr könnt. Solange es also im Rahmen deiner Möglichkeiten ist, bist du grundsätzlich dazu verpflichtet. Und die Anordnung, Wudu umzusetzen oder Tayammum, ist nicht mehr möglich. Und da es nicht mehr möglich ist, entfällt auch diese Pflicht. Und der Beweis dafür ist, dass Aisha radiallahu ta'ala anha Folgendes berichtet. Sie berichtet, dass sie einmal von Asma eine Halskette ausgeliehen und dann verloren hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte dann einen Mann los und fand sie. Die Gebetszeit holte sie aber ein und sie hatten kein Wasser bei sich. Sie haben aber, als Nebeninformation, dieses Ereignis hat stattgefunden, noch bevor es den Tayammum gab. Es gab den Wudu als Pflicht, aber es gab noch keinen Tayammum. Deswegen steht hier nicht in der Überlieferung, dass sie dann Tayammum gemacht haben. Das heißt, sie hatten kein Wasser. Sie haben dann trotzdem gebetet und sich dann beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beklagt. Sie haben also gesagt, was hätten wir machen sollen? Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Wir haben einfach gebetet, obwohl wir Junub waren oder Muhdith waren. Und sie hatten Angst, dass sie etwas Falsches gemacht haben. Denn ein Gebet zu verrichten, liebe Geschwister, ein Salah zu verrichten, ohne Wudu zu haben, ist eine der großen Sünden. Und manche Ulama, die Hanafiya, sehen das sogar als Kufr an, möge Allah davor bewahren. Wenn jemand absichtlich betet ein Salah, ohne Wudu zu haben, das ist eine gewaltige Sünde. Warum? Weil das wie eine Art ist, sich lustig zu machen über das Salah. Allah subhanahu wa ta'ala hat eindeutig gesagt, dass man Wudu machen muss. Und er akzeptiert das Gebet nicht ohne. Und du machst absichtlich, ohne Grund, ohne Entschuldigung betest du. Das ist eine Art, sich lustig zu machen über die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat daraufhin, so heißt es in der Überlieferung, daraufhin hat Allah die Ayah über Tayammum herabgesandt. Usayd ibn Khudayr sagte dann zu Aisha, radiallahu ta'ala anha, möge Allah dich mit Gutem belohnen, denn bei Allah, immer wenn dir etwas passiert, was du nicht magst, macht Allah daraus für dich und die Muslime etwas Gutes. Warum? Weil sie war der Grund dafür, dass diese Ayah über Tayammum herabgesandt worden ist. Warum ist dieser Hadith ein eindeutiger Beweis für unseren Fall? Weil wir betrachten gerade den Fall, dass ein Muslim sich nicht reinigen kann für seinen Salah. Er kann diesen Schlüssel zum Salah nicht bekommen. Und in diesem Hadith war es genauso. Es gab kein Tayammum, es gab nur Wasser. Aber insofern konnte er weder Wasser benutzen, noch konnte er den Tayammum anwenden, weil den gab es schon gar nicht. Und trotzdem hat dieser Mann gebetet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gebilligt. Das heißt, er hat zu ihm nicht gesagt, du musst dein Salah nachholen oder du hast richtig gehandelt, aber du musst jetzt nach der Gebetszeit nachholen, oder du hättest du hättest nicht beten dürfen, sondern hättest warten müssen, bis du wieder Wasser hast, oder du hättest oder das Gebet ist für dich entfallen in diesem Zeitraum. Der Prophet hat diese Sache nicht gesagt. Das weist darauf hin, dass diese Person richtig gehandelt hat, sonst hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie darauf hingewiesen. An dieser Stelle, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, machen wir Stopp, und beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, führen wir das Kapitel mit Tayammum bi'idhnillahi ta'ala zu Ende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.